Ja, dann begrüße ich euch ganz herzlich zur heutigen Veranstaltung hier in der ACC-Galerie zu einem Abend über den polnisch-sowjetischen Schriftsteller Bruno Jasienski. Diese Veranstaltung findet statt im Rahmen der Veranstaltungsreihe Kunstspektakel und Revolution. Das ist eine Reihe, die seit 2009 hier in der ACC-Galerie stattfindet und sich immer wieder auf unterschiedliche Art und Weise mit den Avantgarde-Bewegungen der Kunst auseinandersetzt, also mit den ganzen Ismen, Dadaismus, Surrealismus, Futurismus und so weiter. Und da so ein bisschen versucht, die radikalen Strömungen der Kunst zu beleuchten, das Verhältnis von Kunstgeschichte und Geschichte sozialer Bewegungen in den Blick zu nehmen. Und jedes Jahr gibt es sozusagen einen bestimmten Themenfokus. Und in diesem Jahr ist der Themenfokus Avantgarde-Bewegungen in Osteuropa. Diese Idee zu diesem Osteuropa-Fokus kam, bevor es klar war, dass es eben diesen russischen Krieg gegen die Ukraine geben würde. Ich denke, dass es sozusagen inzwischen doch auch recht gut passt, diese ganze Veranstaltungsreihe, weil man an dem Ukraine-Krieg merkt, wie wenig präsent hier sozusagen in Deutschland und in Westeuropa eigentlich die Geschichte Osteuropas ist, die auch oft eine Gewaltgeschichte ist, aber immer wieder auch eine Geschichte von sozialen Bewegungen und von Revolutionen. Und in dem Sinne, denke ich, findet heute auch dieser Abend statt über Bruno Jasienski. Ich selbst bin auf Bruno Jasienski aufmerksam geworden, weil der Wiener Verlag Barhöbuchs den Roman von Jasienski, Pest über Paris, neu veröffentlicht hat. Und das war sozusagen so ein bisschen so pünktlich zur Pandemie, kam sozusagen der große Pest- und Pandemie-Roman von Bruno Jasienski. Und ich bin selber irgendwie erstmal auf das Cover aufmerksam geworden, was irgendwie auch so ein fotokubistisches Gemälde ist, und habe mir dieses Buch dann besorgt und war sehr begeistert eben von dieser Bildersprache in diesem Roman. Und als es dann an die Planung der Veranstaltungsreihe ging, dachte ich, dass eben Bruno Jasienski als ein polnischer Schriftsteller, der aber ja eine große Geschichte des Exils auch hatte, dass der in dieser Veranstaltungsreihe auf irgendeine Weise einen Platz finden muss. Und deswegen habe ich Elisabeth Namda eingeladen, die aus Wien gekommen ist zu uns, worüber ich mich sehr freue. Und ich will sie kurz vorstellen. Elisabeth Namda ist 1953 geboren, kommt aus der Steiermark in Österreich, das heißt, sie selber sagt, sie ist groß geworden in den Bergen und Wäldern, ist dann aber nach Graz gegangen und hat sozusagen als Gegenprogramm zu rechten Tendenzen in der Steiermark angefangen, Russisch zu studieren, ist dann nach Wien gegangen, sie selber sagt, sie hat sich seitdem in der linken Ecke rumgetrieben, sie hat einen Mann aus dem Iran geheiratet, deswegen auch der Name Namda, der auch darauf verweist, dass sie eine gewisse Expertise hat eben für persische Kultur, was, denke ich, heute auch an dem Abend eine Rolle spielen wird. Sie hat lange als Übersetzerin und Lektorin bei der damaligen sowjetischen Presseagentur gearbeitet und in den letzten 10, 15 Jahren hat sie viel mit Geflüchteten zusammengearbeitet, insbesondere mit Geflüchteten, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion dann in den Westen gekommen sind. Genau, und Elisabeth Namda hat eben von Bruno Jasienski zwei Sachen aus dem Russischen übersetzt. Zum einen die Novelle Die Nase und zum anderen der große Roman Ein Mensch wechselt seine Haut. Diese beiden Bücher sind auch bei Barhöbuchs erschienen. Und eigentlich war für den heutigen Abend auch der österreichisch-russische Schriftsteller Wladimir Wertlieb mit eingeladen, der quasi das Konzept für diesen heutigen Abend eigentlich mit Elisabeth zusammen geplant hat. Und der ist auf seiner Lesereise leider krank geworden, deswegen improvisieren so ein bisschen und Ulrike und ich übernehmen quasi Frage- und Leseparts, sodass wir sozusagen mit Elisabeth zusammen eben durch diesen Abend zu Bruno Jasienski durchleiten. Und ich würde einfach auch zu Beginn sozusagen ein bisschen vielleicht wie so eine Grußbotschaft vorlesen, was Wladimir Wertlieb über Elisabeth Namda geschrieben hat, weil ich das auch sozusagen eine ganz schöne Begegnung finde. Er schreibt: Ich lernte Elisabeth Namda vor etwas mehr als 20 Jahren kennen. Damals vermittelte ich ihre Übersetzung von Jasienskis Novelle Die Nase an die in Wien erscheinende Zeitschrift Mit der Ziehharmonika, heute Zwischenwelt, deren Redaktionsmitglied ich war. Die 1984 gegründete Zeitschrift widmete sich der Kultur und der Literatur des Exils und des Widerstands. Anfangs war der Herausgeber Konstantin Kaiser noch etwas skeptisch, ob denn die Novelle in unsere Zeitschrift passe, doch gelang es mir, ihn zu überzeugen, dass sowohl der Autor als auch sein Werk unmittelbar mit dem Thema Exil und Widerstand gegen den Faschismus zu tun haben. Ich selbst schrieb damals ein Nachwort zu Elisabeths Übersetzung, genauso wie 20 Jahre später, als Die Nase als eigenes Buch bei Barhöbuchs erschien. Also das ist soweit die kurze Anekdote von Wladimir Wertlieb, der heute nicht hier sein kann. Und würde zur Einleitung jetzt auch dich, Elisabeth, zunächst erstmal fragen, wie du vielleicht Bruno Jaschenski überhaupt erst entdeckt hast, vielleicht so ein bisschen biografisch, was macht ihn aus als Schriftsteller und was bedeutet er für dich auch? Ja, ich habe Bruno Jaschenski, ich hoffe, Sie verstehen mich gut mit meinem Österreichisch, mit meiner österreichischen Aussprache. Falls nicht, dann bitte melden Sie sich, sagen Sie mir das. Und außerdem danke ich für die Einladung nach Weimar. Das ist eine große Ehre für mich. Und ich bringe Ihnen die besten Grüße aus Wien vom Stephansdom mit. Gut, Bruno Jaschenski. Ich bin russische Übersetzerin und ich würde sagen, dass ich für den Teil, der seine Literatur in polnischer Sprache betrifft, auch die Aussprache Jaschenski, die polnische, nehmen würde. Aber ich habe zwei Werke aus dem Russischen übersetzt und da ist er für mich Bruno Jaschenski, weil er sich selbst auch als damals Sowjetbürger gefühlt hat. Aber vielleicht, also ich bin zu ihm gekommen, weil meine Tochter ein Gymnasium mit Russischunterricht besucht hat und ein Freund, dessen Kinder, ein russischer Pianist, dessen Kinder auch die Schule besucht haben, hat mir eines Tages speziell die Nase vorgelegt und gesagt, schau dir das doch einmal an, das lese ich immer dann, wenn es mir schlecht geht. Das tat ich und das war, ich glaube, das war vor weit mehr als 20 Jahren, vielleicht vor 25 Jahren, gut Ding braucht Weile und dann bin ich daran, an diesem Autor hängen geblieben, weil er eine fantastische Sprache hat, wie ich finde. Ja, das ist Bruno Jaschenski. Sie haben hier ein Handout, wo einige biografische Daten sind. Ich versuche kurz noch ohne Hinweis, ohne auf die Details einzugehen, einige Sachen zu erwähnen. Und zwar, ja, geboren in Südostpolen. Ich lege großen Wert darauf zu sagen, in einer überaus lieblichen Landschaft, weil bei Bruno Jaschenski Landschaft und Liebliches und Grauen ganz nahe beieinander liegen. Man muss nur genauer hinschauen und das eine und das andere chargieren miteinander. Geboren in Südostpolen, das damals als Kongresspolen gemeint ist, der Wiener Kongress, bei dem Europa neu aufgeteilt wurde, zum Russischen Reich gehörte. So musste auch Wladimirs, geboren wurde er als Viktor Süßmann, also als Sohn eines polnischen Landarztes, der sich durch sein soziales Engagement auszeichnete. Die Familie konvertierte später zum Christentum, speziell der Vater, und so wurde aus Viktor Süßmann ein Bruno Jaschenski. Und der Vater wurde, nachdem wir im Russischen Reich waren, und unser Bruno Jaschenski vor im Jahr 1901 geboren ist. Übrigens genau 121 Jahre. Morgen wäre es genau 121 Jahre her, dass wir seinen Geburtstag feiern können. Und genau, Bruno Jaschenski hat aber nur ein kurzes Leben gehabt, dafür aber ein sehr bewegtes. Er hat die Sprachen gewechselt, er hat die Länder gewechselt, ist ein richtiger Shootingstar gewesen, hat auch viele dunkle Seiten gehabt, aber ich habe mir gedacht, und gleichzeitig auch mit ein paar Höhebuchs, ich habe mir gedacht, dass ihm nicht Genüge getan wird, wenn man ihn speziell für seine sowjetische Periode in die Zeit des sozialistischen Realismus, in die Ecke des sozialistischen Realismus verbannt, dass da dieser Autor viel mehr zu bieten hat. Und deswegen habe ich begonnen, mich mit ihm zu befassen. Vielleicht ja die Eckpunkte, soll ich davor, wenn ich von den Eckpunkten erzählen würde, begonnen hat Bruno Jasenskis Leben also in Südostpolen. Dann kam der Vater nach Moskau zum Militärdienst und Bruno wechselte in ein Gymnasium in Moskau und lernte dort die russischen Kubo- und Ego-Futuristen, die damals vorherrschenden Strömungen kennen, wobei Kubo-Futuristen sind abgeleitet, die haben sich zuerst mit dem Kubismus auseinandergesetzt, Bilder zerlegt, wir haben die Zeit knapp vor dem Ersten Weltkrieg und während des Ersten Weltkrieges vor uns und da galt es, sämtliche althergebrachten Werte neu zu definieren. Und da lernte er einige Leute kennen, wie Severjanin, Chlebnikow oder auch den berühmten Wladimir Majakowski, mit dem er dann befreundet war. Und Jelena Guro gab dem von ihm in Krakau gegründeten futuristischen Club Podkatarinka seinen Namen. Podkatarinka, das ist nach einem Gedicht von ihr nachempfunden, das hieß auf Russisch Scharmanka, das ist der Leierkasten. Fast so ähnlich wie die Zeitschrift mit der Ziehharmonika von Theodor Kramer, die in Wien, in der wir in Wien mit Bruno Jasenski bekannt wurden. Ja, und Bruno Jasenski gründete etwa 10 Jahre nachdem in Italien Marinetti den italienischen Zweig des Futurismus mit einem Manifest begründet hatte, kam 1919 Jasenskis erstes polnisches futuristisches Manifest heraus. Im Unterschied zu den westlichen Futuristen ist es aber so gewesen, dass die polnische Strömung und auch die russische und später sowjetische Strömung sehr großen Wert darauf legten, sich abzugrenzen, nicht so wie Marinetti und seine Freunde später dem Faschismus sich in Richtung Faschismus zu bewegen, sondern hier war die Hoffnung stark auf, dass man eine Utopie verwirklichen könnte in der jungen Sowjetunion. Genau, Jasenski hat in der Sowjetunion oder in Russland auch Februar- und Oktoberrevolution erlebt. Auch das hat ihn nachhaltig beeinflusst. Und zuerst einmal ist seine Karriere in Polen dadurch gekennzeichnet gewesen, dass jedes Jahr, Sie haben das hier aufgezählt, ein Band herausgekommen mit futuristischen Gedichten. Und das letzte, das ist eine Periode gewesen von 1919 bis 1923, wo der letzte Band, die Beine der Isolde Morgan waren, die leider noch nicht ins Deutsche übersetzt sind, wie auch die anderen Sachen nicht, was eine sehr nützliche Arbeit wäre, dass da noch viele Schätze, zahlreiche Schätze umgehoben sind. Ja, aber mit diesen Gedichtbänden hat er dann, war man natürlich auch darauf aus, Tabus zu brechen, Werte neu zu definieren, und das war zu viel für das polnische Bürgertum. So sah er sich dann, man hat ihn mit Ziegelsteinen, fauligen Eiern beworfen. Und der Bruno Jasenski, der mit großer Freude ein AV Terrible gewesen ist, ist dann 1925 nach Frankreich ausgewandert. dort, ja, und genau, und vorher gab es noch eine Sache, nämlich er wurde in Krakau Zeuge von Arbeiteraufständen und da gab es hunderte Todesopfer und da kam wieder die soziale Ader des Vaters zum Durchbruch. Auch beim Sohn Bruno Jasenski. Und er sah das Elend, sah die Ungerechtigkeit und entschloss sich, Kommunist zu werden. Als solcher ging er dann nach Frankreich, das war im Jahr 1925, wo er sich vier Jahre aufenthielt und in der Zeit, da schrieb er noch immer Polnisch, ja, in der Zeit entstand das von Lukas erwähnte Schlüsselwerk Pest über Paris, das sozusagen sein Türöffner in die Sowjetunion wurde. Und zwar hat das den Originaltitel gehabt, das ist noch auf Polnisch geschrieben gewesen, aber es war der erste wirklich größere Roman. Er hat auch die Beine der Isolde Morgan schon als Roman bezeichnet, aber das war es nicht. Und diese Pest über Paris heißt im Original, im polnischen Original und in der französischen und in der russischen Übersetzung, die bald danach folgten, hieß es, ich hatte es den martialischen Titel gehabt, ich verbrenne Paris. Und das ist deswegen gekommen, weil es da so einen sehr, sehr konservativen Diplomaten gegeben hat, den Paul Morand, der sich auch schriftstellerisch betätigte und der ein Pamphlet auf die junge Sowjetunion geschrieben hat, das eben den Titel Ich verbrenne Moskau, Je brûle Moscou gehabt hat. Und da hat er auch Jasenskis Freund Wladimir Majakowski heruntergemacht. So ist dieser Roman die Antwort darauf gewesen. Und da geht es um den arbeitslos gewordenen Pierre, der in Paris seine gesamte Existenz aufgrund der Arbeitslosigkeit verliert, das Trinkwasser vergiftet und nur im Gefängnis bleibt das, bei den politischen Gefangenen bleibt das Trinkwasser sozusagen sauber, das hat eine extra Versorgung und mit Hilfe dieser Konstruktion versucht Jasenski dann neue Gesellschaftsmodelle aufzubauen. Der Roman hat ihm riesige Bekanntheit in der Sowjetunion eingebracht und 1929 ist es soweit gewesen, 19. Mai war das, dass er Paris verlassen hat und dass er dann per Schiff ist am 19. Mai 1929 im damaligen Leningrad eingelangt, ist dort feierlichst empfangen worden, ist alsbald mit dem per Zug nach Moskau gereist und hat, also in dieser Zeit war das Glück wirklich bei ihm, hat ihm gegenüber im Zugabteil saß Anna Bersin, das war die vormalige Frau Jesenins und die hat er dann geheiratet, die ist bis zum Lebensende bei ihm geblieben, bis er in Moskau im Zug des großen Terrors erschossen wurde. Und nachher hat sie noch seine Werke neu verlegt, nachdem er und sie beide rehabilitiert wurden. Davor hat er noch, sein Todesjahr war das Jahr 1938 und bis dahin hat er einige sehr, sehr spannende Sachen schreiben können. Und zwar der Roman, der Roman, den ich übersetzt habe, der also von der Zeit her chronologisch der erste wäre, das ist Ein Mensch wechselt seine Haut mit dem deutschen Titel. Und das ist ein Roman, der uns von Moskau noch einmal, ich glaube, 4000 Kilometer weiter Richtung Osten entführt, an die Grenze zu Afghanistan, Tadschikistan und Afghanistan. Und dort wird ein Bewässerungskanal gebaut und Bruno Jasenski hat mit mehreren Reisen nach Tadschikistan hat er diesen Bau beschrieben, hat auch viele andere westeuropäische Schriftstellerkollegen, so wie etwa Egon Erwin Kisch, dorthin mitgebracht. Da gibt es eine interessante Stelle bei Kisch, wo beide die gleiche Szene beschreiben. Sie fahren mit dem verdreckten Ford die Hochfläche hinauf, nur der eine sieht die Vögel, die auf den Telegrafenmasten lungern und warten, mit grellgrün, und der andere mit einem ganz deutlich ausgeprägten Blau. Aber sonst beschreiben sie die Szene gleich. Ja, dieser Roman ist, glaube ich, eine richtige Liebeserklärung an Tadschikistan. Und der Verlag hat dann auch gemeint, ihm würde der Titel eines sowjetischen Victor Hugo zustehen. Was wir heute noch vorstellen möchten, sind auch Textausschnitte aus der Nase. Jetzt werden Sie sagen, die Nase, natürlich, die kennen wir. Das ist die Nase von Gogol, die sich selbstständig macht. Aber diese Nase ist nicht gemeint. Also die Jasenskische Nase ist genau 100 Jahre später entstanden, und das ist eine Reaktion auf die Nürnberger Rassengesetze. Da sind wir jetzt nicht mehr in Tadschikistan, sondern ganz nahe bei uns in Berlin. Und die Nürnberger Rassengesetze 1935, 1936 ist diese groteske Novelle erschienen. Ja, und wir wollen vielleicht, gibt es noch anzureißen ein kurzes Werk, das heißt, das unvollendet geblieben ist. Er hat natürlich um einiges mehr geschrieben, das heißt Die Verschwörung der Gleichgültigen, und in diesem, ja, das Motto dieses Werks ist, also keine Angst vor den Feinden, das Schlimmste, was die machen können, sie können dich töten, keine Angst vor den Freunden, die können dich halt verraten, aber das Schlimmste, was dir passieren kann, sind die Gleichgültigen, denn nur mit ihrer schweigenden Zustimmung wird getötet, wird gemordet. Also das ist auch ein Aufruf, wie ich es verstehe, zur Zivilcourage, den Jasenski da gestartet hat. Aber leider ist seine Karriere, die so blitzartig begonnen hat, die sich so gut angelassen hat, er ist in der Leitung des Schriftstellerverbandes der Sowjetunion gewesen. Er ist Mitglied des obersten Sowjets von Tadschikistan geworden. Da schwärmen die Leute noch heute von ihm. Auch wenn nicht alle den Roman gelesen haben. Aber dieser Roman, Ein Mensch wechselt seine Haut, ist noch zu seinen Lebzeiten. Er hat nur bis 1938 gelebt und der Roman ist 1934 erschienen. 10-mal neu aufgelegt worden. Die erste Auflage waren 140.000 Exemplare. Und nachdem er rehabilitiert worden ist, ist dieser Roman dann auch noch 2-mal verfilmt worden, also in Fernsehfilmen, beide von Tadschik-Film. Die kann man sich, wenn man will, jetzt noch auf YouTube anschauen. Ja. Was ansonsten die Rezension Jasenskis anbelangt, so glaube ich, dass russisch sprechenden Menschen sein Name sehr wohlgeläufig ist. Auch bei der Befragung polnischer Taxifahrer war ich erfolgreich. Die kannten ihn auch, aber nur bis er in die Sowjetunion gegangen ist. Danach war nichts mehr bekannt, nur jetzt ist das zweijährige Jasenski-Festival in Klimontow, wo er geboren ist, nicht mehr zugelassen, und eine Website, die sich seinem Werk gewidmet hat, ist auch aus dem Internet entfernt worden. Und ich kann nur von Wien sprechen, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Im Wiener Polnischen Kulturinstitut will man Jasenski überhaupt nicht kennen. Ja, das ist so. Aber jetzt mit unseren Übersetzungen ist es so, dass wir versuchen, neue Leserschichten im deutschsprachigen Raum für Bruno Jasenski zu erschließen. Genau, und wir wollen ja auch in der Veranstaltung quasi Bruno Jasenski ein bisschen kennenlernen, vor allen Dingen auch durch Textauszüge, die Elisabeth rausgesucht hat. Und Elisabeth, du hast jetzt schon den Roman Ein Mensch wechselt seine Haut so ein bisschen eingeführt. Ja. Ulrike wird gleich sozusagen eine Passage daraus vorlesen, vielleicht noch um diese Passage zu verstehen. Es geht ja um einen Clark. Wer ist das und was ist das für ein Schauplatz, den wir gleich begegnen? Ja, das ist genau. Wir wechseln, also dieser Roman umspannt quasi ja, mindestens die halbe Welt. Und wir sind im Jahr 1929 in den USA, herrscht die Weltwirtschaftskrise, viele Menschen werden arbeitslos. Das ist ein beherrschendes Thema bei Jasenski. Und Clark, die Hauptfigur, der Hauptprotagonist aus dem Westen ist, reist mit zwei Kollegen nach Tadschikistan. Der hat den Namen dieses Landes noch nie gehört und soll dort mit seinen Ingenieurskenntnissen am Bau eines Bewässerungskanals mithelfen. Und Bruno Jasenskis Stil zeichnet sich aus durch einen ziemlich abrupten Wechsel von fantastischen lyrischen Beschreibungen mit futuristischen Einschlägen, die er vorher, also so wie er vorher geschrieben hatte. Dann folgen wieder Passagen, die irgendwie rein journalistisch Bericht erstatten, dann folgen wieder Märchen, die eingestreut sind. Und hier sind wir auf der besagten Hochebene, zu der verdreckte Ford mit den drei Spezialisten hochgefahren ist, an der Grenze zu Afghanistan. Und da werden auf dieser Baustelle, da kommen, nachdem die Bedingungen sehr, sehr schwierig sind, braucht es Hilfe, die Maschinen sind nicht genug. Und so kommen Bauern aus der Umgebung, die heißen hier Techane, also Tech ist das Dorf und ein Khan ist ein Herr, also könnte ein einfacher Bauer, ja, ein Landmann, die kommen, um bei einem Ereignis, das sie als Khashar bezeichnen, das ist sozusagen eine islamische Nachbarschaftshilfe. Die kommen, um diesem Bauprojekt zu helfen, dass sie verstehen, dass das für sie nachher nützlich sein wird. Welche Ausdrücke, die man... Ah ja, und da kommen dann in dem Text noch Tjubetjeken vor. Das ist vielleicht auch ein Ausdruck, den wir nicht kennen. Aber das ist diese tadschikische nationale Kopfbedeckung. Das ist ein gewebter Stoff in verschiedenen Farben, die alle eine ganz tiefgreifende Symbolik haben. Aber Ulrike, bitte, magst du lesen, damit wir etwas vom Text haben. Clark erwachte von den Klängen bizarr melancholischer, kehliger Flöten, die von den getragenen Schlägen einer Schellentrommel getaktet wurden. Musik auf der Straße. Clark sprang aus dem Bett und stieß mit der Hand das Fenster auf. Die Morgenluft war frisch wie Quellwasser und spülte die dünnen Schlafesspinnwebe von seinem Gesicht. Die Straße lag nach der Umhüllung durch die nächtliche Himmelskuppel blendend nackt in zitronig-rosafarbenem Licht. Auf der aufgehenden Sonne war noch nicht in die nachgiebige Decke der Gluthitze gehüllt, atmete die letzten Reste des schwindenden Schattens. Eine ungewöhnliche Prozession bewegte sich auf der Straße. Vorne ritten auf kleinen Eseln zwei gestreifte Dechane, jeder hielt eine Stange mit rotem Transparent darauf. Hinter ihnen eine lange Kavalkade bunter Reiter auf Eseln. Die Eselchen trippelten geschäftig dahin, wackelten mit ihren Mäuseschwänzchen. Die Füße der Reiter berührten fast schon den Boden. Die Reiter schwammen auf dem Weg, feierlich und füllig in ihren ausladend bunten Gewändern und mit dem ausgewaschenen Turbanen und schmierigen Tubetheken. Von der Kavalkade und hinter den Reitern mit dem Plakat schritten vier Musikanten. Sie bliesen in lange, dünne Sonen hinein orientalische Flöten, die nasal schnarrende Triller von sich gaben. Der Äußere schlug behäbig eine Schellentrommel, die dumpf und tönern wie ein Lehmtopf klang. Von den Musikanten schwamm, das Gesicht der Reiterprozession zugewandt, ein Tänzer im abgewetzten, in der Taille von einer bestickten Tuch zusammengehaltenen Gewand und stampfte mit seinen Schuhen einen gemusterten Pfad. Unruhige Tänzerarme mit aufgeplusterten Ärmeln und horizontal nach unten geworfenen Handflächen, einen Arm in Ellenbogen gebeugt, den anderen leicht in Luft geworfen, so wandten sie sich und rollten sich im Takt der Sona-Ausbrüche wieder ein. Das bronzene Tänzergesicht schwamm unerschütterlich bewegungslos durch die Luft, als ruhte auf ihm nicht eine Tschubeteka, sondern ein unsichtbares Behältnis voller Wasser. Wenn es beim Zuhören irgendwie stört, dass sie die Autos über das Pflaster rollen, könnt ihr selbstständig auch die Fenster gerne zumachen. Das ist nicht zu machen. Genau, ich habe sozusagen Fragen von Vladimir. Jetzt hast du ja sozusagen jetzt wurde hier eine Stelle vorgelesen, wo man irgendwie sozusagen diese sehr märchenhafte Beschreibung auch sozusagen merkt. Und Wladimir, sozusagen ist daraufhin die Frage eingefallen, inwiefern gibt es denn bei Jachensky auch so ein westlich geprägtes Klischeebild des Orients oder in was für einem Verhältnis steht er da zu paternalistischen Bildern vielleicht auch des Orients? Das ist eine sehr spannende Frage. Es kommen immer wieder Passagen vor. Also einerseits verwendet Bruno Jasensky in... Moment, ich fange anders an. Der Roman besteht aus zwei Teilen. Der hat zarte 740 Seiten. Ja. Er besteht aus zwei Teilen. Den ersten Teil mit 12 Kapiteln, der zweite Teil mit 11 Kapiteln und da sind überall sind Einschübe, die teilweise märchenhaften Charakter tragen. Es kommen zum Beispiel auch Märchen vor, wo das Wasser eine große Rolle spielt, von einem orientalischen König und wie es darum geht, eine Prinzessin zu erobern, dadurch, dass er Wasser herbeischafft. Das wäre die eine Sache. Ich habe übrigens dieses Märchen auch auf Kurdisch gefunden. Das heißt, überall, wo Wasser selten ist, ist das vorhanden. Es werden ganz viele, er verwendet auch viele Lieder, viele anschauliche Sprichwörter, aber mit den Klischees, da gibt es immer wieder Stellen, wo er dezidiert sagt, ja, das und das, das stimmt so nicht, das sind die gängigen europäischen Klischees und die gelten ja gar nicht. Zum Beispiel geht es in dem Roman darum, dass teilweise ist er auch als Krimi zu lesen, da geht es darum, dass diesen Amerikanern Spinnen untergejubelt werden, die dann aus einer Streichholzschachtel herausspringen und die Amerikaner meinen, und dann Totenköpfe, und dann meinen die Amerikaner ja, das ist jetzt, das werden das die Tadschiken oder irgendwelche Tadschiken wollen sie unbedingt von der Baustelle weghaben. Aber dann wird aufgeklärt, na, ein Totenschädel kann überhaupt kein tadschikisches Symbol sein, der hätte einen abgeschnittenen Hals hingezeichnet als Drohung, und eine Walzenspinne halten nur Europäer für so giftig, dass man an ihrem Biss sterben kann. Was er sehr wohl bringt, das sind auch Lieder, die den persischen Ghazelen nachempfunden sind. Was bringt er noch? Er sagt zum Beispiel auch, ja, er lässt die Dolmetscherin sagen, zum Clark sagen, setzen Sie doch nicht diesen Tropenhelm auf, das werden die Tadschiken nicht respektieren. Da haben Sie das Gefühl, Sie kommen als Kolonialherr. Setzen Sie entweder eine Tjupitjeka auf oder eine normale Schirmmütze. Also er arbeitet immer wieder an vielen Stellen dem Klischee entgegen. Dann hast du sozusagen für die Lesung mehrere Passagen rausgesucht, wo Frauenbilder zum Ausdruck kommen, die Bruno Jasienski auch in seinem Roman bezeichnet hat. Vielleicht auch, bevor wir da die Stellen hören, warum sind dir die Frauenbilder da so wichtig gewesen, oder was ist vielleicht das Besondere an Jasienskis Frauenbilder? Ja, ich habe schon mehrere Veranstaltungen zu diesem Roman organisiert, und üblicherweise wird abgehandelt Bruno Jasienski und die Groteske, das Skurrile, das Exaltierte und Überspannte. Und jetzt ist das ganze Leben des Bruno Jasienski exaltiert, überspannt gewesen. In der Sowjetunion hat er sich ein bisschen beruhigt. Er ist zuerst herumgelaufen mit Zahnbürste im Knopfloch, mit Parfüm übergossen, auf Frauenbeine starrend. In der Sowjetunion hat man ihm gesagt, hör mal, wenn du Kommunist sein willst, das geht so nicht. Ja? Reiß dich zusammen. Dann hat er sich nur mehr einen Stock mit Ebenholzgriff geleistet, mit versilbertem Ebenholzgriff, und zwei Adler, die ihm einmal geschenkt wurden, in seiner großen Wohnung, in der, wie heißt das, Kammer Gerzogskipperi Ulak. Aber ansonsten hat er sich da relativ eingefügt. Aber eben genau dieses Skurrile ist das Hauptthema. Ich habe mir gedacht, wie schauen bei so einem Menschen die Beziehungen zu Frauen aus? Und ich habe drei Frauenfiguren ausgewählt, die in Ein Mensch wechselt seine Haut dargestellt hat. Und ich bin draufgekommen, ja, eigentlich haben die alle etwas, ja, bis auf die, ja, die letzte hat eigentlich auch eine unglückliche Beziehung. Das ist unsere gemeinsame Lieblingsfrauengestalt. Ja, wobei im tatsächlichen Leben ist es so gewesen, dass die Anna Bersin, die er, wie gesagt, in Leningrad kennengelernt hat, also bis zu seinem Tod, solange sie es konnte, bei ihm war und nachher sein Werk weiter bekannt gemacht hat. Ja, und ich dachte, das ist ein neuer Aspekt, mit dem man sich bei ihm noch nicht beschäftigt hat. Das erste Frauenbild ist vielleicht ein indirektes, nämlich der Clark, den wir schon kennen, unser Hauptprotagonist, der Positive, der schreibt seiner Frau in den USA. Die darbt vor sich hin, ist natürlich in der bürgerlichen Erziehung. Da gibt's schon ein bisschen Klischee. Sie kommt aus einem besseren Haus und darf natürlich nicht arbeiten. Der Clark muss ihr das Geld schicken. Und jetzt versucht er ihr seine neue Situation zu erklären. Wie ich hier lebe? Eigentlich recht sonderbar und ich weiß nicht, wie ich dieses Leben beschreiben soll, damit es aus der Distanz verständlich wird. Es wird mir schwerlich gelingen. Die Atmosphäre, in der wir hier leben und arbeiten, hat nur wenig mit den Arbeitsbedingungen, an die wir in Amerika gewöhnt sind, gemeinsam. Auch die Arbeit selbst ähnelt der Arbeit bei uns nur wenig. Es handelt sich dabei um zwei völlig unterschiedliche Sachverhalte. Hier sagt man zur Arbeit, im Unterschied zu uns, Stoßarbeit. Das lässt sich nur schwer erklären. Die Stoßarbeit liegt in der Luft, diese Atmosphäre permanenten Hasardierens, etwas zwischen einem Sportwettkampf und einem großen Spiel. Versucht ihr den Kanalbau als grandiosen sportlichen Wettbewerb vorzustellen, als permanenten Wettkampf zwischen zahlreichen Arbeitermannschaften. Diese Mannschaften nennt man hier Brigaden. Dann bekommst du eine ungefähre Vorstellung von dieser hiesigen Stoßarbeit. Übrigens bist du gar nicht imstande, dir das vorzustellen und es interessiert dich auch gar nicht. Ja, da sieht man schon, die Beziehung zu seiner früheren Frau ist langsam am Verwelken. Dann kommt die nächste Dame, die wir hier haben, das ist die Dolmetscherin. Dolmetscherin, Übersetzerin. Ich bin auch Übersetzerin und Dolmetscherin, deshalb habe ich... Und die verlieben sich ein bisschen ineinander in den Filmen, in einem Film wird das als eine große Liebe dargestellt. Im Buch bleibt diese Geschichte aber durchaus offen. Und diese Marian Polosova, die Dolmetscherin, die dem Clark beigestellt wird, ist eigentlich die Vorzeigekommunistin und Komsomolzin. Aber in der Situation, in der wir sie jetzt erwischen, ist sie ganz und gar nicht vorbildlich und tut Sachen, die eine Dolmetscherin niemals tun darf. Da streiken nämlich die Arbeiter um Machorka, um Tabak und da wird mit viel List werden die wieder zum Arbeiten gebracht und das durch die Hilfe, das durch die Künste der Dolmetscherin. Und das steigt quasi ein mit einer Ansprache, die Clark, der amerikanische Ingenieur, an diese streikenden Arbeiter hält und dann wird es übersetzt von der Polosova. Arbeiter, ich verstehe schon, dass es einen Raucher ohne Tabak schwer hat, aber wenn ihr nicht arbeitet, ändert sich auch nichts. Das bringt euch keinen Tabak, aber die Arbeit bleibt liegen. Seid vernünftig, macht der Leitung keine Schwierigkeiten. Ich war gestern bei der Versammlung, wo über den Transport geredet wurde. Ich weiß, dass die zeitweiligen Versorgungsprobleme nichts mit Nachlässigkeit zu tun haben, sondern wirklich aus der physischen Unmöglichkeit heraus entstehen, alle Bauabschnitte mit dem wirklich sehr kleinen Fuhrpark zu versorgen. Macht euch keine zusätzlichen Probleme und geht arbeiten. Er verstummte, wollte noch etwas hinzufügen, vergaß aber, was er hatte sagen wollen, dann hüstelte er verlegen und sagte nichts mehr. Genossen, übersetzte die Polosova nach einer Minute Überlegens, Ingenieur Clark sagt, dass er in seiner Heimat in Amerika viel über die russischen Arbeiter gehört habe. Das amerikanische Proletariat betrachte sie als seine Lehrer, die den Arbeitern der ganzen Welt gezeigt haben, wie man eine Revolution macht und wie man ihre Errungenschaften verteidigt. Deshalb, so sagt er, sei seine erste Begegnung mit russischen Arbeitern für ihn sehr enttäuschend gewesen. Ingenieur Clark sagt, dass, wenn alle russischen Arbeiter ihre Pflicht gegenüber der Revolution so verstehen, sich mit diesen Arbeitern kein Sozialismus aufbauen lasse. Er schäme sich, das, was er hier gesehen und gehört habe, den amerikanischen Arbeitern zu erzählen. Clark stand während der Übersetzung verlegen auf der Seite, spürte dutzende aufmerksame Augen auf sich gerichtet. Es war ihm bewusst, dass er dummes Zeug geredet hatte und er verstand nicht die Aufregung der Polosova, als sie seine Worte übersetzte, die ihm gerade so dumm und hilflos vorkamen. Er musste unbedingt etwas tun und den Eindruck der unglücklichen Rede wegwischen. Als die Polosowa fertig war, machte er plötzlich einige Schritte nach vorn, ging direkt bis zu den ersten Pritschen, zog eine Schachtel Zigaretten aus der Tasche und hielt sie den Arbeitern hin. Ein peinliches Schweigen trat ein. Einige Hände streckten sich den Zigaretten entgegen. Ingenieur Clark hat noch gesagt, fügte die Polosowa eilig hinzu, dass er nicht wegen des Essens und wegen des Tabaks hergekommen ist und dass er denjenigen, die ihre Beteiligung am sozialistischen Aufbau von einer Packung Machorka abhängig machen, gerne seine Ration abtritt. Clark stand noch immer mit den Zigaretten in der ausgestreckten Hand da. Niemand nahm mehr eine und diejenigen, die bereits eine genommen hatten, drehten sie konzentriert zwischen ihren Fingern, ohne anzurauchen. Dass die Arbeiter bei Ihnen in Amerika wirklich Zigaretten rauchen und keine Machorka, sagte nach einer langen Pause von seinem Platz her ein kleiner Rotbärtiger. Keiner unterstützte ihn. Das stimmt schon, Leute. Ohne Machorka ist die Arbeit keine Arbeit. Ein hoch aufgeschossener Schnurrbartträger erhob sich von seiner Pritsche. Einem Raucher ohne Tabak wird schwindelig. Aber Leute, wir dürfen uns keinesfalls vor diesem Amerikaner eine Blöße geben. Wir haben es versprochen, aufholen, überholen. Aber jetzt zeigt sich, dass wir nicht aufgeholt, sondern uns dafür hingesetzt haben. Und der Amerikaner hat uns zu Recht in die Fresse gespuckt. Halte das Maul, heißt das. Wir haben Radau gemacht, der überall zu hören war. Aber dagegen lässt sich nicht anstinken. Das macht keinen Sinn. Als ob ein Arbeiter nicht laut werden dürfe. Es versteht den arbeitenden Menschen nicht, glaubt tatsächlich, wir dürfen für eine Packung Machorka arbeiten. Diese Amerikaner sind schon schräge Vögel. Gehen wir, Leute. Na, zeigen wir dem Amerikaner, wie wir Russen zupacken können. An die 30 Männer standen langsam von ihren Pritschen auf. Ja, das ist reinster Betrug, wie wir sehen. Was mir noch, die Polosowa erklärt dem Clark nachher natürlich, dass sie etwas völlig anderes gesagt hat. Und da verwendet sie auch einen sehr schönen Ausdruck. Sie sagt, man musste mit den Menschen so reden, dass ihre Milz getroffen wird. In der russischen Sprache ist die Milz der Sitz der Gefühle oder auch der Ort, wo man beschämt wird. Ja. Vielleicht zwei Nachfragen zu dieser Passage, bevor wir dann auch zu einem weiteren Frauenbild noch kommen. Nun berichtet ja sozusagen der Clark seiner Frau von der sogenannten Stoßarbeit. Ja. Und wir haben hier sozusagen eine junge Komsomolzin, die voller Begeisterung die Arbeiter dazu bewegt, wieder an die Arbeit zu gehen. Und sozusagen, wir lesen ja ganz viel auch von Arbeitsbedingungen in diesem Roman, aber es ist ja schon eher sozusagen eine Liebeserklärung und es ist schon eher sozusagen auch sozusagen ein Buch, das sagen will, es ist gut, dass in Tadschikistan gearbeitet wird und es wird auf andere Art und Weise gearbeitet. Wir wissen halt von dieser Stachanow-Bewegung, die ja auch sozusagen sehr brutale Züge getragen hat. Ja. Wir wissen auch, dass bei diesen Bewässerungskanalbauern Tausende von Menschen gestorben sind. Also wie sozusagen siehst du da die Rolle von Bruno Jaschensky und wie er sich auf die doch auch brutale Realität dann bezieht? Und sozusagen vielleicht noch ein Detail, das spielt in Tadschikistan, aber hier ist jetzt von russischen Arbeitern die Rede. Wie kommt das zustande? Ja, das ist das Einfachste. Auf diesem Bau in Tadschikistan sind alle Nationalitäten zusammengekommen. Und da haben eben die russischen Arbeiter, das waren welche, die nicht so mitmachen wollten mit den Plänen des Baus. Die russischen Arbeiter haben sozusagen gestreikt, weil sie den Baufortschritt verzögern wollten. Ein Teil der russischen Arbeiter. Ja, und was du gesagt hast zu den unmenschlichen Bedingungen, zu den unmenschlichen Arbeitsbedingungen, so glaube ich, dass das sehr wohl der Fall gewesen ist, zum Beispiel beim Bau des Weißmeer-Ostsee-Kanals. Das war eine der schriftstellerischen Tätigkeiten, wo sich Jaschensky nicht mit Ruhm befleckt hat. Da hat er mit 39 anderen Schriftstellern diesen Bau begleitet und da waren viele Gefangene, die da mitgearbeitet haben. Der Bau hat Todesopfer gekostet, viele Todesopfer gekostet. Das war wirklich kein Ruhmesblatt, aber soweit ich das nachgelesen habe, war auch Gorki dabei. Und wie mir bekannt ist, haben auf dieser Baustelle, an der Grenze zu Afghanistan, bessere Arbeitsbedingungen geherrscht. Da gab es einerseits die Wanderarbeiter, dann war das auch gedacht als eine Förderung der Einheimischen zur Heranbildung dieser Leute. Es gab auch Gefangene, die dort gearbeitet haben, aber offensichtlich zu einem geringeren Teil. Und ja, was mir auch aufgefallen ist in diesem Roman, da gibt es auch Stellen, wo Jasenski sich darüber äußert, dass es unverständlich ist, warum man für die tadschikischen Arbeiter so schlechte Wohnhäuser oder Wohnmöglichkeiten baut, die gleich wieder zerfallen werden. Das kann ja nicht sein. Und wo er sehr scharf auch kritisiert, dass einiges ganz leicht besser gemacht werden könnte. Ja. Bleibt es ambivalent vielleicht? Ja, es ist beides da, natürlich. Dann kommen wir zu einer Passage, die sozusagen mit Anspielungen auf die Kunstavantgarde auch verbunden ist. Es geht um sozusagen die Nemirovskaya, eine Frau aus dem verarmten Adel, die sozusagen Verrat begangen hat, als Saboteurin entlarvt wird und jetzt von ihrem Ex-Geliebten, dem Untersuchungsrichter Krieger, verhört wird. Was ist vielleicht das Besondere an dieser Passage? Warum hast du das ausgewählt? Naja, diese Passage, einerseits, ja, für diese Passage muss man einiges erklären. Wir haben die Nemirovskaya, kommt aus dem verarmten Adel und da wird vielleicht ein bisschen plakativ in ihrer ganzen Geschichte erzählt, was für ein glanzvolles Leben sie gehabt hat, als sie noch ganz klein war und wie sehr sie dann ihre Cousinen beneidet hat, dass die und da werden die berühmten Designer der Zeit angeführt. Solche Sachen, das ist interessant und die Nemirovskaya wird später, ja, nimmt Jasenski noch Bezug auf die herrschenden Kunstströmungen, auch zur Zeit der neuen ökonomischen Politik in der Sowjetunion, der sogenannten NEP, und die verschiedenen Kunstrichtungen, die es da gab. Die Nemirovskaya versucht dann, sich ein bisschen vom früheren Glanz zu erhalten, indem sie Affären mit einflussreichen Männern beginnt. Sie ist verheiratet, aber das stört nicht. Ihr Mann ist einverstanden und gemeinsam sabotieren sie halt den Bau. Und jetzt sitzt die Nemirovskaya im Gefängnis. Der Krieger war ihr Geliebter. Der wird wirklich mit dem deutschen Wort Krieger bezeichnet. Er wird sich später, nachdem er das Urteil, also ihr Verhör zu Ende gebracht hat, wird er sich später erschießen, weil er schwach geworden ist. Aber hier haben wir Ausflüge ein bisschen in die Welt der Kunst und eine sehr schöne Erzählung, was sich diese Frau denkt. Auf dem schwarzen Bodenquadrat lag ein kleines weißes Quadrat. Die Nemirovskaya regelte sich im Bett. Das ist ja komisch. Die Sonne hat eine Kugelgestalt. Eine Kugel, geteilt durch ein Fenster, ergibt ein Quadrat. Das ist mir eine eigenartige Geometrie, aber insgesamt schaut es aus wie ein suprematistisches Bild, ein Quadrat im Quadrat. Der semmelblonde Suprematist in Moskau hat vom edlen Antlitz des Quadrats gesprochen. Was für ein Blödsinn. Auf dem edlen Antlitz des Quadrats erschien ein Pickel. Das war der kleine Skorpion, der jeden Tag zum Sonnen herauskam und sich bei den kleinsten Bewegungen versteckte. Die Nemirovskaya stützte sich auf ihren Arm. Ein Skorpion ist die Quintessenz edler Gesinnung, versteckt seinen Stachel im Schwanz, so wie auch das Messer in den Rockschößen versteckt wird. Sieht er sich von einem Ring aus Feuer eingekreist, stößt er ihn sich selbst in den Nacken. Wie ein echter Tragöde stößt er sich das Messer nicht ins Herz, das ist Provinz, sondern in den Hals, zwischen den Widerrist und Rückgrat. Das ist der skorpionische Ausweg aus einer ausweglosen Lage. Brrr! Ich darf nicht an den Tod denken, da überläuft es mich kalt. Sie wickelte sich in das Plaid, das sie von daheim hatte mitnehmen dürfen. Ja, die Nemirovskaja sieht dann mit Schrecken, das wusste sie noch nicht, dass sie jetzt mit ihrem früheren Geliebten beim Verhör konfrontiert wird. Und zuerst glaubt sie, ja, sie könnte den um den Finger wickeln, aber es funktioniert nicht. Aber da hat es noch sehr, sehr spannend begonnen. Und der Suprematist, glaube ich, das ist Malevich, auf den sie da Bezug nimmt. Und was bedeutet der Skorpion? Das habe ich nicht herausgefunden. Ja, aber vielleicht weiß das jemand hier. Pickel auf dem Rad. Ja. Wir kommen jetzt zu einer dramatischen Stelle, zu einem weiteren Auszug und lernen jetzt auch sozusagen nochmal so ein bisschen einen anderen Schauplatz kennen. Genau, und zwar ist ja der Schauplatz da, eine Kolchose, und es gibt in dieser Kolchose sogenannte Diversanten. Ja. Was heißt denn das? Diversanten, das sind auch, das ist, also man muss das als Krimi, man könnte das auch als Krimi lesen. Das sind Leute, die nicht mit dem Sozialismus einverstanden sind, die versuchen da überall Schaden anzurichten. In diesem Fall geht der Konflikt, also neue Gesellschaftsordnung gegen islamische Geistlichkeit gegen die Basmatschen. Und da gibt es eine Kolchose, die den wunderschönen Namen Roter Oktober hat. Aber da sind diese Bösen zu Hause. Aber da gibt es auch eine Frauengestalt, die Witwe Sumrat, die uns auf eine ganz eigenartige Weise etwas von Frauenbefreiung erzählt. Und die ist keine von den ganz bösen. Nein, die ist überhaupt nicht böse. Bitte. Nach Ikram traf die Witwe Sumrat ein. Schon seit einem Jahr, seit dem Tod ihres Mannes, verhüllte sie ihr Gesicht nicht mehr vor Fremden. Grollend sagte sie, die Sowjetmacht sei gut und gerne 30 Jahre zu spät gekommen. Hätte sie damals ihr Gesicht gezeigt, wären alle Männer aus den umliegenden Dörfern zusammengelaufen, um sie zu sehen. Jetzt aber würde sich niemand mehr auch nur umdrehen, so als zeige sie ihr Gesicht gar nicht her. Dann sprach die Witwe Sumrat. Sie sagte, man dürfe Davlat nicht anrühren, eine Neuwahl der Leitung wäre aber nicht schlecht. Alle klebten in der Leitung fest, man müsste auch den anderen den Weg frei machen. Dann kämen auch mehr Menschen zu den Versammlungen. Und keinesfalls dürften nur die Männer in der Leitung sitzen, es müssten auch Frauen sein. Sonst sehe es aus, als seien die Männer so überaus bewusst, ihre Weiberleute aber hielten sie hinter Schloss und Riegel, als ginge sie die Kolchose nichts an. Aber die Sowjetmacht sage doch, dass die Frau als Mitglied der Kolchose dem Mann ebenbürtig sei. Hätte man die Frau reden lassen, hätte sie Chotscharow schon längst zum Auspacken gebracht. Man müsste sich nur vorstellen, dass Chotscharow ledig war und sich 3 Jahre lang keine Frau im Kischlak gefunden hätte. Die Frauen hätten schon lange gesagt, dass er verdächtig war. Zwischenrufe und Witze ertönten, Ikram Asimov bat um das Wort und erklärte, er sei ebenfalls dafür, dass unbedingt Weiberleute in die Leitung gehörten. Alle drehten sich überrascht um. Der alte Mann wartete etwas zu, bis er schließlich sagte, was die Witwe Sumrat sagt, stimmt. Was ein Mann mit dem Kopf nicht einfällt, darauf kommen die Frauen mit anderen Stellen. Ja. Okay. Ich finde, dass auch da sozusagen eine Ambivalenz drin steckt, weil natürlich. Man sozusagen natürlich sieht, wie sozusagen die Sowjetunion auch sozusagen patriarchale Verhältnisse aufgelöst hat durch eine wirtschaftliche Entwicklung. Auf der anderen Seite hieß das natürlich auch ein Krieg gegen die Bevölkerung, die gerechtfertigt wurde auch damit. Und, also das ist auch was Wladimir sozusagen in seinem Skript eben anmerkt, dass in Kasachstan, sagt er, starb damals ein Viertel der Bevölkerung. Und das war sozusagen eine kriegerische Auseinandersetzung, die ja auch sozusagen in diesem Roman mit beschrieben wird. Die wird durchaus mit beschrieben, ja. Und würdest du sagen, hat dieser Roman auch einen doppelten Boden? Also das ist ja auch was du so im Gespräch mit Ulrike im Vorfeld der Veranstaltung sozusagen in dieser kleinen Videobotschaft gesagt hattest, es gibt doppelte und dreifache Böden. Das habe ich gemeint bei diesem Roman, weiß ich es nicht genau, aber ja, vielleicht. Ja, vielleicht bei diesen Episoden, die wir da geschildert haben, wo die vorbildlichen Menschen gar nicht so ganz vorbildlich sind, sondern sich irgendwie allzu menschlich und, also speziell Männer, und etwas schäbig benehmen. Das wären vielleicht doppelte Böden, aber was ich als ganz wichtig für den doppelten Boden finde, das ist, Jesenski wurde in diesem lieblichen Klimontow geboren und 40 Jahre später, wo er schon nicht mehr am Leben gewesen ist, sind dort die Vernichtungslager der Nazis errichtet worden. Das ist Majdanek, Sobibor, und wie die alle heißen. Das ist vielleicht auch mitzudenken. Ja. Ja, ich will sozusagen, ich hatte beim Lesen des Romans irgendwie gedacht, es gibt manche Stellen, die sind so lustig in ihrer Absurdität, zum Beispiel wenn der junge Komsomolze und die junge Komsomolze in sich verlieben und dann so von ihrer Liebe getragen sind, dass sie sich schwören, dass sie jetzt noch viel mehr arbeiten können. Also da bewirken sie die Liebe manches. Ja. Das, ja. Wir wollen jetzt sozusagen einen Wechsel des Schauplatzes machen, eben von der tadschikischen Grenze nach Berlin. Und zwar werfen wir einen Blick in die Novelle Die Nase, die du ja auch schon kurz eingeführt hast. Und da sozusagen gibt es eine Passage, wo sich zwei Freunde begegnen. Vielleicht kannst du auch sozusagen diese Situation nochmal einführen. Okay, ja, Die Nase nur zur noch einmal zur Wiederholung, das ist Die Nase, die 1935, die auf 1935 auf die Nürnberger Rassengesetze Bezug nimmt und in Berlin spielt. Und wir haben es hier nicht mit Kowaljow wie bei Gogol zu tun. Unser hiesiger, jetziger Protagonist ist der Professor Dr. Otto Kallenbruch, Professor der Eugenik und der vergleichenden Rassenkunde. Und der ist gerade am Lektorat der Neuauflage eines Buches über die Nasenformen. Und da schlummert er wohl beim Mittagskaffee ein, der dürfte keine besonders gute Qualität gehabt haben. Und dann folgt eine Traumhandlung. Er geht zum Spiegel, er denkt nach, was er an seinem Buch jetzt in der neuen Auflage verbessern könnte, geht zum Spiegel, will seine Nase vermessen und auf einmal entdeckt er, da ist nicht seine eigene etwas pickelige Nase, sondern eine richtige, richtige jüdische Hackennase. Und er ist völlig entsetzt, weiß sich keinen Rat. Aber da kommt ein Freund daher und er glaubt, jetzt hätte er Hilfe gefunden. Aber Professor Kallenbruch verdeckte entsetzt die Nase mit der Hand und schielte auf die Tür. Als er den im Eingang stehenden Mann erkannte, schrie er freudig überrascht auf und stürzte sich überschwänglich auf ihn. Tatsächlich hätte sich die Vorsehung nichts Passenderes ausdenken können. Sie sandte ihm in der Minute der schwersten Prüfung einen Freund. Herr Theodor von der Pforten, Mitglied der Richterkammer, stoppte Kallenbruch mit einer Handbewegung, er legte ihm die Hände auf die Schultern und drehte sein Gesicht sanft zum Licht. Aufmerksam wie ein Arzt betrachtete er die Nase des Professors und neigte dabei seinen grauen Kopf bald auf die eine, bald auf die andere Seite, als wolle er sich das Phänomen von allen möglichen Gesichtspunkten her ansehen. Schließlich trat er einige Schritte zurück, verschränkte die Hände auf dem Rücken und begann vorwurfsvoll seinen Kopf zu wiegen. »O Theodor«, rief Kallenbruch die aufsteigenden Tränen verschluckend aus, »schau, was ist mit mir passiert? Es ist gerade erst geschehen, eine Minute, bevor du gekommen bist. Ich wollte meinen Augen nicht trauen. Sag mir, was das sein kann. Ist sowas denn schon irgendwann einmal jemandem passiert?« Herr von der Pforten ließ sich, ohne dazu aufgefordert worden zu sein, im Sessel nieder, verschränkte ein Bein über das andere und klopfte mit seiner Zigarre auf den Deckel des Zigarrenetuis. »Ja«, er dehnte das Wort bedeutungsvoll und stülpte nachdenklich eine Lippe vor. Nachdem er das gesagt hatte, versank er wiederum in langes Schweigen und stieß von Zeit zu Zeit akkurate Rauchringe in die Luft, jene berühmten Pfortenschen Ringe, um deren wegen im Herrenclub Wetten abgeschlossen wurden, wer sie wohl im Dutzend mit dem Billardkö auffangen könnte. Professor Kallenbruch stand wie auf Nadeln, er ließ in der Erwartung, dass sich jetzt gleich der süße Balsam des Trostes auf sein wundes Herz ergießen würde, seinen Blick nicht von den vorgestülpten Lippen seines Freundes. »Hast du nicht etwa in der Familie väterlicher oder vielleicht mütterlicherseits irgendeinen jüdischen Vorfahren gegeben?«, fragte Herr von der Pforten, Mitglied der Richterkammer, schließlich langsam. Professor Kallenbruch setzte sich völlig überrascht auf seinen Sessel. »Theodor«, rief er vorwurfsvoll aus, »wie kannst du nur sowas sagen? Du kennst doch meine ganze Familie genau. War nicht etwa mein verstorbener Vater ein enger Freund deines verstorbenen Vaters?« »Vielleicht irgendein Großvater oder Urgroßvater, den ich nicht das Vergnügen hatte zu kennen«, setzte von der Pforten kühl sein Verhör fort. »Du beleidigst mich«, flusterte sich der Professor auf und streckte die Brust heraus. Die riesige Hakennase auf seinem blassen arischen Gesicht wurde vor Empörung sogar rot. »Das habe ich nicht von dir erwartet, Theodor.« »Ach, weißt du, in unserer Zeit«, der Freund zuckte mit den Schultern. Und jetzt sozusagen bleibt der Freund sozusagen von dem Professor Kallenbruch, Herr von der Pforten, bleibt hartnäckig und sozusagen schöpft einen Verdacht, dass da doch irgendein jüdischer Vorfahre da sein könnte. Und um das Problem zu lösen und sicher zu gehen, führt sozusagen der Theodor von der Pforten seinen Freund, den Professor wie heißt er? Kallenbruch. Kallenbruch führt er sozusagen an einen Ort, wo sie sozusagen genau gehen können und die Sache mit den jüdischen Vorfahren überprüfen können. Und sie machen sich zusammen auf den Weg. Draußen nieselte es. Plötzlich gingen in der feuchten Dämmerung die Straßenlaternen an. Sie standen in zwei Reihen da und glichen hoch aufgeschossenen Soldaten mit Stahlhelmen, die in der Dunkelheit vom Scheinwerferlicht erfasst wurden. Professor Kallenbruch hatte das Gefühl, als würde er durch ein Spalier von Soldaten zum Erschießen geführt. An der Kreuzung schlugen zwei Chorstudenten mit bunten Kappen methodisch und lustlos mit ihren Stöcken auf einen kleinen Mann ein, der mit der Hand seinen Kopf zu schützen suchte. Ein Bursche mit grüner Barchenkappe sprach dazu in belehrendem Ton: »Geh doch hinüber, du verfluchter Jude, geh auf die andere Seite, wenn wir hier sind, steh uns nicht im Weg.« Ein dritter Bursche mit roter Kappe stand etwas weiter entfernt in der Pose des neutralen Beobachters. Er beschränkte sich auf lakonische Ratschläge wie etwa: »Schlag ihn auf die Nasenwurzel« oder »Gib's ihm noch einmal auf das linke Ohr.« Mitten auf der Kreuzung stand ein Polizist mit lackiertem Helm, starr und unbeweglich wie eine Statue mit schlaff vom Gürtel herabhängendem Gummiknüppel. Der arme Professor Kallenbruch versank in seinem Schal und schlich an den beschäftigten Chorstudenten vorbei. Er beschleunigte seinen Schritt und wollte den Vorauseilenden von der Pforten einholen. Aber der wurde ebenfalls sofort schneller und Kallenbruch begriff, dass sein Freund absichtlich nicht neben ihm gehen wollte. Sie gingen noch durch ein weiteres Viertel, dann wandte sich Herr von der Pforten dem Tor eines großen, schwach erleuchteten Gartens zu. Nach der Lage zu urteilen, musste das der Tiergarten sein, obwohl er eher einem botanischen Garten ähnelte. Dieser Eindruck ergab sich wegen der Bäume, die hier wuchsen und die absonderlichsten Formen in großer Mannigfaltigkeit aufwiesen. Es gab da Riesen wie die Affenbrotbäume, da standen schlanke und hochgewachsene Arten wie die Zypressen und es gab Bäume, die unten vielfach verästelt, an der Krone aber völlig entlaubt waren, sodass es aussah, als ob sie auf dem Kopf stünden. Umgekehrt gab es welche, die unten abgerupft und oben kraus waren wie die Strauchpalmen. Es gab zur Seite geneigte wie die riesigen Sacksaulstauden und kugelförmige, die aussahen, als hätten sie von den kunstfertigen Händen des Gärtners einen Schnitt verpasst bekommen. Alle Bäume waren von oben bis unten entweder voller Zapfen oder Früchte, genau konnte man das bei der schwachen Beleuchtung nicht erkennen. In der Mitte des mit Schotter aufgeschütteten Platzes erhob sich ein runder Kiosk mit zahlreichen kleinen Fenstern. Herr von der Pforten blieb bei einem von ihnen stehen und wartete auf den schwer atmenden Kallenbruch. »Hier bekommen Sie jede Auskunft.« Er zeigte dem Professor das erleuchtete Fenster und den darin sichtbaren Kopf eines feuerroten, großmäuligen Beamten mit Kaiser-Wilhelm-Schnurrbart. Sein Gesicht war übersät mit Sommersprossen wie ein Tablett mit Kupferflecken. »Was soll das?« wunderte sich Kallenbruch. »Sie wollten mich doch an einen Ort bringen, wo man das Geburtenregister einsehen kann.« »Ganz recht. Aber wenn ich nicht irre, dann ist das hier doch der Tiergarten, meinte der Professor zweifelnd. Sie irren sich nicht. Früher war hier tatsächlich der Tiergarten. Wir haben daraus einen genealogischen Garten gemacht. Einen genealogischen Garten? Fragte Kallenbruch ziemlich erstaunt nach. Ja, genau. Haben Sie wirklich noch nichts davon gehört? Es handelt sich dabei um eine außergewöhnliche Errungenschaft unserer Kommune, um eine echte Großtat der Verwaltung. Statt in jedem einzelnen Fall in den unvollständigen Akten der Matrikelaufzeichnungen zu wühlen, die noch dazu in dutzenden Archiven verstreut sind, kommt man einfach hierher. Jeder Berliner kann hier seinen Stammbaum finden. Er zeigt ihm plastisch seine genealogischen Wurzeln bis zurück ins 10. Glied. Sie müssen dazu nur den Fragebogen ausfüllen. Von der Pforten schob Kallenbruch eines der vor dem Fensterchen liegenden Formulare zu, tauchte die Feder ins Tintenfass und überreichte sie beflissen dem Professor. Hier bitte Vorname, Familienname, Geburtsjahr, Geburtsort, der Name der Eltern, der Mädchenname der Mutter, den Rest können Sie freilassen. Unten, wozu wollen Sie eine Auskunft? Da unterstreichen Sie die erste Frage, hat die genannte Person Vorfahren jüdischer Herkunft? Das ist alles. 10 Pfennig für die Auskunft. Herr Beamter, haben Sie die Güte? Professor Kallenbruch blickte erregt in den sich auftuenden Rachen einer pneumatischen Röhre, in welche der gelangweilte Beamte mit dem feuerroten Schnurrbart mit einer mechanischen Bewegung seinen Fragebogen warf. Die Röhre schluckte ihn und schloss sich wieder. Der Professor setzte sich völlig erschöpft auf eine Bank, bevor dann eben im genealogischen Garten der Stammbaum erscheint. Ja, vielleicht... Ja, ich glaube, das war das Ende unserer Lesung. Eventuell, wenn Sie später noch Zeit haben, können wir noch aus dem unvollendeten Roman einen Ausschnitt vorlesen. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist es jetzt auch schon viel zu lang. Es gibt hier übrigens auch die erwähnten Bücher zu kaufen. 2 davon in meiner Übersetzung. Das ist dieser zarte Band mit 740 Seiten. Ein Mensch wechselt seine Haut und das zweite ist die Nase und dann noch Pest über Paris. Das ist von Klaus Stemmler schon vor 20 Jahren übersetzt worden. Vielleicht wäre das eine Anregung für Sie. Ich weiß nicht, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie noch mehr hören wollen.